Wenn er weg ist, wenn er weg ist, ist er meistens auch schon fort. Dann befindet er sich wahrscheinlich an einem anderen Ort. Wenn er weg ist, wenn er weg ist, ist er meistens auch nicht da. Und das finden manche traurig und manche wunderbar. Wenn er weg ist, wenn er weg ist, ist er meistens auch schon fort. Dann befindet er sich wahrscheinlich an einem anderen Ort. Wenn er weg ist, wenn er weg ist, ist er meistens auch schon fort.